Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Würden Sie jetzt den Film starten? Was Sie bisher für sicher hielten, gibt es nicht mehr. Ich erinnere diese Testvorführung. Es war wie eine Sinfonie. Sie schrien genau da, wo sie schreien sollten. Wunderbar. Lust auf den Film? Platz 5. Dark Star, 1974. Lege dich nie mit jemandem an, der Descartes verstanden zu haben meint. Ich denke, also bin ich. Sagt die Bombe, die genauso sanft daherlabert wie Supercomputer HAL 9000 bei Kubrick. Hey, Bombe! Das Einzige, was existiert, bin ich selbst. Am Anfang war Finsternis. Man darf John Carpenters Science-Fiction-Kosmos als prollige B-Movie-Version des gehobenen Mainstream-Kinos sehen. 1974, als Dark Star herauskam, das war 6 Jahre nach Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum. Das Raumschiff bei Carpenter ist Schrott, die Besatzung steht aus durchgeknallten Hippies und als sie durch schlichte Blödheit Bombe 20 zur Explosion treiben, es werde Licht. Kann Doolittle auf einem Wrackteil durchs All surfen, das was er immer wollte, das mit dem Surfen, um schließlich zu verglühen. Der Science-Fiction-Film ist mit Dark Star bei John Carpenter wieder da angekommen, wo er vor Kubrick war, im herrlichen Schwachsinn. Platz 4. Was ist das schon wieder? Stromausfall? Assault. Anschlag bei Nacht. Die Straßenlaternen sind doch an. 1976. Weil die Polizei in Los Angeles mehrere Gangmitglieder getötet hat, überfallen ihre Kumpane ein Polizeirevier, das kurz vor Schließung steht. Kein Telefon, kein Strom. Das ist ja schlimmer als im letzten Wüstenkampf. Kommt bekannt vor. Ein Paar verteidigen ein Gefängnis gegen eine Übermacht. Assault, Anschlag bei Nacht ist John Carpenters schmutzige, zynische und perfekt inszenierte Verbeugung vor Howard Hawks Western-Klassiker Rio Bravo. Von 1959. Von wegen Sicherheit und Ordnung. Vermutlich hat mein Bruder in seinem verpfuschten Leben nichts mehr geliebt als dieses Auto. Platz 3. Christine, 1983. Keiner konnte diese Liebe zwischen ihm und Christine zerstören. Wer es versuchte, der war dran. Na, da hatten sich zwei gefunden. Stephen King, der die Romanvorlage schrieb, und John Carpenter. Zwei, die ihre Kritik an der Konsumgesellschaft mit einfachen, nicht sehr komplexen, aber deswegen nicht wenig prägnanten und am Ende verdammt dunklen Bildern auf den Punkt bringen. Kurzum, wir verfallen den Dingen unseres Alltags, die die Herrschaft über uns übernehmen. Der mörderische rote 1958er Plymouth Fury mit Namen Christine kann wohl als eines der ersten analogen selbstfahrenden Autos gesehen werden. Die Botschaft dieser mörderischen Geschichte: fürchte dich, wenn deine Wünsche wahr werden. Platz 2. Sie leben. 1988. In Los Angeles herrschen Armut und Arbeitslosigkeit. Die Herrschenden haben sich mit Außerirdischen verbündet und ihnen erlaubt, die Menschen über ein Fernsehsignal zu versklaven. Nur mit einer Spezialbrille kann man die wahren Botschaften auf den Werbeplakaten erkennen. Die lauten: Gehorche, konsumiere, sieh fern, schlaf weiter. Sie setzen dich auf die Startlinie und dann geht's nach dem Motto: sieh zu, wie du klarkommst. Jeder spielt für sich und versucht gleichzeitig, alle anderen fertig zu machen. Sie leben ist 1988 John Carpenters Kritik an der konservativen Revolution von Ronald Reagan, an einer Welt von Gier, die allein von der Prämisse geleitet ist, Geld und nochmal Geld und Macht anzuhäufen. Ein B-Picture, das in seiner Rohheit und Ungeschliffenheit heute aktueller denn je wirkt. Platz 1. Die Klapperschlange. 1981. Die Air Force One ist über Manhattan abgestürzt. An Bord befand sich der Präsident. Ganz Manhattan ist in dieser Zukunft des Jahres 1997 zum Hochsicherheitsgefängnis geworden. Die Polizei draußen, hinter einer Mauer, drinnen herrschen Anarchie, Chaos und Gefangenen-Selbstverwaltung. Den Präsidenten da rausholen. Ich schick sie rein. Das kann nur einer. Ex-Elite-Soldat Kurt Russell alias Snake Plissken. Nennen Sie mich Snake. Wobei dies natürlich im Original noch besser klingt. Call me Snake. Ein cooler, aber auch melancholischer Held mit Augenklappe. Haben wir Chancen, ein würdiges Leben zu führen? Im dystopischen Kino des John Carpenter wohl eher nicht. Und die, wie immer vom Meister selbst komponierten, wummernden Synthesizer-Klänge geben den Blues zu unseren Ängsten, die bei John Carpenter auf der Leinwand mitunter eine eindrucksvolle Gestalt bekamen.